geht darum, dass mich die Steuersünder eigentlich nicht so richtig interessieren. Natürlich nicht. Wen und die Steuersünder. Ne? Wolfgang Port hat mir auf meine Kolumne hingeschrieben, er sei leider Kleinrentner und habe nicht die Chance, Steuern zu hinterziehen, sonst würde er das jederzeit gern tun. Ja. Was sind dann Kleinrentner? Hat das was mit Kleingarten zu tun? Nein, er hat nur, er scheint eine Rente zu haben, die sich so zum Aufstocken eignet. Also ja, ja. Eher leicht unterhalb des Existenzminimums. Ja, leicht, darüber. Leicht unterhalb. Leicht unterhalb. Dosensuppe von Aldi. Hermann, ich wollte nochmal anknüpfen an vorvergangene, glaube ich, Konkretveranstaltung im Golem, mhm. Die Podiumsdiskussion, ja. Mit verschiedenen Vertretern der Hamburger Szene, sagen wir mal, zu den Ereignissen um den 21. Dezember mhm. herum und folgende, der Gewaltdiskurs beispielsweise, die 10 Millionen, die das eingebracht hat für die Hamburger Polizei, und die Bestätigung des Ermächtigungsgesetzes der Polizei, nämlich Gefahrengebiete und so weiter und so fort. Jetzt sind ja so ein paar Wochen vergangen. Es ist so eine scheinbare Ruhe eingekehrt. Die wird auch schnell wieder vorbei sein. Jetzt am Sonnabend beispielsweise oder am Freitag, 8. jedenfalls, gibt es eine große Anwohnerinnenversammlung im St. Pauli-Stadion zum Thema Esso-Häuser. Die Lampedusa-Flüchtlinge haben sich neu erklärt und damit auch deutlich gemacht, dass sie weiterhin gut aufgestellt sind, haben nochmal präzisiert, dass ihre Gruppe 385 oder 365 Mitglieder umfasst und dass die Behauptung des Innensenators, es würde sich irgendwie um so eine kleine zweistellige Zahl handeln, keine Substanz haben. Naja gut, das ist muss man ja nicht extra betonen. Was der Herr Neumann erzählt, ist sozusagen aus prinzipiellen Gründen verlogen. Aus Amtsgründen vielleicht, ne? Ja, und aber er neigt auch dazu. Es scheint ihm Spaß zu machen. Ja, es macht den Eindruck, wenn man sich verschiedene Erklärungen des Senats, Auftritte des Senats in den letzten Wochen ansieht, dass die sehr wohl wissen, dass sie einfach völlig unredlich mit der Öffentlichkeit umgehen. Das ist so eine. Wobei man sagen muss, dass die Öffentlichkeit eine solche ist, die es auch nicht viel besser verdient hat. Ja, nun sind wir ja auch Teil dieser Öffentlichkeit, ne? Ja, aber ein unbedeutender. Ja. Entschuldige, wenn ich das so deutlich was, sage. Naja, was die Bedeutung angeht, ist so die eine Frage. Die andere Frage ist das, was man will. Und es ist klar, ja. Dass sich was anderes durchsetzen möge, als eine solche Form der Politik und vielleicht auch Politik. Ich weiß ja nicht, wie lange du das jetzt machst. Ich mache das jetzt seit gut 40 Jahren, wenn man die Zeit davor, wo ich noch so irgendwo zwischen 68 in Berlin und renitenter Spiegelredakteur unterwegs war, mal gar nicht dazu rechnen. Und es ist schon erstaunlich, es erstaunt mich an mir selber am meisten, dass ich überhaupt noch Interesse für Politik aufbringe. Das ist auch ein bemerkenswertes Phänomen, dass man doch manchmal das Gefühl hat, das ist alles so dreckig, dass es die Gefahr besteht, dass man die Lust verliert daran. Also wenn es mich nicht stilistisch inspirieren würde und ich meine Kolumne, meine monatliche nicht für jeweils ein neues Kapitel in einem großen Romanwerk von mittlerweile 480 Kapiteln betrachten würde, also eher unter literarischen Gesichtspunkten, dann hätte ich längst ermüdet den Griffel hingelegt. Mhm. Also in einer DPA-Prosa, wenn ich zu der nur fähig wäre, oder sagen wir mal Spiegelprosa oder sowas, dann würde ich es aufgeben. Mhm. Mhm. Na gut, dafür muss man einfach jünger sein, weißt du? Da hat man noch ein Weilchen die Kraft. Ja, aber es gibt ja auch Institutionen wie zum Beispiel eure Zeitschrift oder unser Radio, mhm. die ja zumindest die Möglichkeit, manchmal denkt man natürlich, das ist ein bisschen wie dieser schwedische Roman, der 13. Stock. Ja. Den kennst du? Der 31. heißt es. Oder 31. ja. Mhm. Ja, ich sag immer 13. ja, stimmt. Pierre Valö. Ja. Und der bessere Teil dieses Gespanns, Valö. Ich weiß auch nicht mehr, wie die beiden Autoren hießen. Monsieur Val. Okay, Thieuval Valö, ne? Ja. Frau und Pierre Valö war der Mann. Und der hat, bevor sie ihre 10-bändige Krimiserie um Inspektor Beck und Lennart und andere geschrieben haben, und vor allem Gunvald Larsson, hat er 4, 5 Romane geschrieben aus dem südamerikanischen bis spanischen, faschistisch-spanischen Bereich, wo er auch dann ausgewiesen wurde von Franco. Und die sind grandios. Das sind wirklich literarische Meisterstücke, die sich, wie mir seine Frau dann in einem Gespräch erzählt hat, grandios verkauft haben, nämlich Höchstauflage 1500. Oh, ja. während dieses, sagen wir mal, etwas leichtgewichtige, aber sehr lustige Roman, Krimi-Övre, dass sie zusammen verfasst haben, sich bald millionenfach verkauft hat in ich weiß nicht wie viele Sprachen. Mhm. In der DDR die 10-bändige Ausgabe hat damals Hermann Kant besorgt. Okay, ja. Dieser 31. Stock ist der oberste Stock, der auch auf den Knöpfen des Fahrstuhls nicht gezeichnet ist, der aber ganz für die Beschäftigten dieses Verlagshauses, um das es geht, ganz mysteriös ist, und es stellt sich heraus, dorthin werden alle die entsorgt, die wirklich denken und das Denken auch publizieren wollen, und die dürfen dann auf Kosten des Verlages tun, als dürften sie. Sie dürfen schreiben, aber sie dürfen nicht veröffentlichen. Ja. So ist meine Erinnerung an diesen schon auch vor Jahrzehnten gelesenen Roman. Das hat man natürlich manchmal das Gefühl, dass die Tätigkeit, die so publizistisch hier auf der Linken ausgeübt wird, so ein bisschen diese Funktion hat. Nichtsdestotrotz gibt ja so diese Sprüche von dem Bohrendicker Bretter und von... Oh ja, das hasse ich besonders. Warum wusste ich das, Hermann? Warum wusste ich das, dass ich mich damit jetzt herausfordere? Was spricht gegen das Bohrendicker Bretter? Das ist die langweiligste Beschäftigung, die man sich vorstellen kann. Das ist ja, was heißt denn das? Was heißt denn das Bohren dicker Bretter? Das heißt, nicht etwas zu verwerfen, kritisch zu verwerfen, sondern das heißt, sich an etwas abzuarbeiten, bis alle Instrumente stumpf geworden sind. Ja, aber da ist ja dann wieder... gibt so diesen Schriftsteller Erasmus Schöffer, kennst du den? Ja, den kenne ich. Ja. Der hat mal so einen Roman rausgehauen, Tod in Athen. Mhm. Und den eingeleitet mit dieser Sisyphus-Rede von dem Felsen den Berg hoch transportieren und ihn immer wieder sehen, wie er dann kurz vor Erreichen des Ziels wieder runterrollt und sich dann wieder an diese Arbeit macht, in dem Wissen, dass der Stein ja durch dieses runter und rauf und runter immer so ein bisschen kleiner wird durch den Abrieb. Und darin dann das Versprechen liegt, dass er dann irgendwann tatsächlich da mal oben ist. Ja, das sind die Mühen der Ebenen, die wunderbar. Auf den Bergen. Ja. Naja, das ist doch das gleiche Bild wie mit den Mühen der Ebenen von Brecht. Aber es ist, also all diese Metaphern, die uns sagen wollen, du musst viel Geduld haben, du musst es nochmal und nochmal probieren, du musst, sei nicht so rabiat, geh nicht so, versuch nicht das Brett durchzuhauen oder zu sägen, sondern bohre es geduldig. Und dann heißt es ja bei Max Weber, von dem diese schöne Anweisung stammt, der ja ziemlich nah am Faschismus gebaut hatte, mit Geduld und Augenmaß. Also, das war so eine richtige Wertreformer, ja, also lass das mal mit deinen revolutionären Flausen und mit deiner auch revolutionären Kraft oder gar Gewalt und bescheide dich mit. Und wenn es dann nichts geworden ist, dann kannst du doch sagen, du hast immer strebend dich bemüht. Das sind so Perspektiven, unter denen ich nicht gerne arbeite. Ja, aber es geht ja noch um so ein paar andere Dinge darin. Also. Nein, wir leben doch, also um es noch mal ein bisschen grundsätzlicher zu sagen, ja. Wir leben doch in einem, und das habe ich vor vielen Jahren, ist mir das klar geworden, natürlich in einem unglaublichen Zwiespalt. Einerseits gäbe es eine bestimmte minimale zivilisatorische Fortschritte ohne uns nicht. Das ist sicher richtig. So zwei, drei Sachen, ich würde mal sagen, ohne die linke Schwulenbewegung wäre der 175 noch lange nicht gefallen. Ohne das, was damals Leute wie Günter Ahmed und so gemacht haben, und Volkmar Sigusch und so, das ohne dies. Also es ist immer natürlich auch ein bisschen was rausgekommen. Aber es ist immer nur so viel rausgekommen, dass die Kehrseite, so viel rausgekommen, dass sich die herrschende Gesellschaft damit schmücken kann. Also ich glaube, das einzige Mal, wo ein deutscher Politiker, also ein in Berlin irgendwo rumregierender Politiker, konkret anfasst, ist der Moment, wo ein kritischer Besucher aus vielleicht, sagen wir Tel Aviv, sagt aber ihre Presse und so, und dann hebt der das mit spitzen Fingern so ein Konkret hoch und sagt, aber sowas kann bei uns erscheinen. Ja? Also das ist, wir sind sozusagen auch noch unfreiwillig Teil der Legitimation des Systems. Und da kommst du auch gar nicht dran vorbei. Also du kannst dem nicht entrinnen. Ja. Wenn du ihm entrinnen willst, und das war ja der große Fehlversuch der RAF, dann musst du es auch so machen wie die. Oder noch mal gucken, was sonst noch so geht. Ja gut, aber was geht sonst noch so? Ja, aber das glaube ich, ist die Herausforderung, diese Wege zu finden. Das wäre die Herausforderung in einer Situation, also wir haben, das hören wir jetzt gleich nochmal, es gibt einen Radiokollegen, eine Redaktion eines freien Radios in Deutschland, die haben sich die Gauck-Rede angehört und einfach mal gezählt, wie oft das Wort Deutschland fällt. 44 Mal. Oh. Das. Ja, klar. Natürlich, aber ich meine, ich habe ja bei euch meine Kolumne über den Gauck eingelesen und schon da ging ja daraus hervor, dass es, wie hieß die Überschrift, das Ekel vom Bellevue. Und um es jetzt politischer zu fassen, muss man sagen, es ist ja wahrscheinlich das schlimmste deutsche Staatsoberhaupt seit Hindenburg, ja. Im Amt haben. Das ist nun wirklich ein Kriegstreiber, ein verlogener Kriegstreiber der allerunschäbigsten Art. Also das ist wirklich, ich habe, es gibt wieder ein Konkret im März. Ja. Der hat seine Zeit gefunden. Die anderen waren ja auch nicht so viel besser, da Heuss und Lübcke und so. Die durften nur nicht so, ne, in der Zeit. Naja, und das war klar, das waren zum großen Teil alte Nazis, SA-Mann war der eine, Carstens, der Lübcke. Genau, an den Carstens. Mit seiner Architekturtätigkeit für Lagerbauten, denn jeder, der Heuss als einer, der im Reichstag dem Ermächtigungsgesetz für Hitler zugestimmt hatte und so, die hatten alle was an der Backe und die durften auf gewissen Löchern nicht zu laut pfeifen. der hier ist ja ein Heiliger, nicht? Ja. Der hat ja in seinem ganzen Leben, also ich meine jetzt bis auf die Zeit, wo er für das Ministerium für Staatssicherheit gearbeitet hat, aber was ihm ja glücklicherweise wohl gelungen ist, diese Akten, mit denen er sich ja, also das Amt betrat, zuerst mal allein hat einschließen lassen. Und danach waren sie wirklich astrein. Da war dann nichts mehr da. Aber das ist ja wurscht. Das wäre ja noch eine ehrenvolle Tätigkeit gewesen für dich, mit dem, was er seither macht. Ja. So finden diese Leute ihre Zeit, aber die Zeit auch ihre Leute. Klar, Männer machen nicht Geschichte, sondern die Geschichte findet ihre Männer, von denen sie sich machen lässt. Was ich an diesem Vorgang besonders interessant finde, ist der Zeitpunkt und der Vorlauf, wie dieser Mann ins Präsidentenamt kam, nämlich auf Vorschlag der Grünen. Jürgen Trittin ganz vorne, Claudia Roth und die Erinnerung daran, wie diese Herrschaften den Jugoslawienkrieg betrieben haben. Genau, und wenn du dir anhörst, was du hörst natürlich nur und mit viel Recht, deinen Sender FSK, aber wenn ich höre manchmal auch den Deutschlandfunk und da hat heute Morgen ein Interview stattgefunden mit Cem Özdemir. Von dem kann Gauck noch was lernen. Okay. Das war so unterirdisch, das glaubst du nicht. Okay. Also sagen wir mal, vor 15 Jahren auf dem Grünen Parteitag hätten sie den, glaube ich, angespuckt. Ja, da ist dem Vorläufer noch der Farbbeutel um die Ohren geflogen. Ja. Aber da, also bei dem Parteitag vielleicht schon nicht mehr, weil da. Aber da hast du auch so immer diese linke Rolle, nicht? Du hast immer den Ströbele, der dagegen war. Und nachher stellt sich dann raus, und das hat ja die Anja Röhl, die auf dem Parteitag, auf diesem Farbbeutel-Parteitag ja aufgetreten ist, hat es ja auf dem Parteitag schon gesagt. Sie hat gesagt, ich weiß, dass das mit Ströbele abgesprochen ist, dass sie das passieren lassen, also dass der Fischer hier durchkommt mit seiner Position und dass es der Ströbele gesagt hat, gut, aber wir werden sagen, dass wir eigentlich nicht dafür sind, aber wir gehen nicht aus der Partei. So, ja. Das war abgesprochen und damit hatte Fischer die Rückendeckung, die er brauchte. Wenn die Ströbeles und wer da sonst noch beieinander war, einmal gesagt hätten, das war's. Meine Damen und Herren, wir ziehen aus. Das grüne Projekt ist für uns erledigt. Dann wäre Fischer nie Außenminister geworden. Dann wäre es vorbei gewesen. So einfach ist das. Ja. Wir gucken uns den Ströbele heute an und da ist er die Speerspitze gegen die USA. Oh, das ist aber schön. Das ist er doch. Ja, das ist ja auch ein sehr schönes Thema. Also ich möchte immer, da gibt es ja so amerikanische Botschafter, den Kornblum, ehemalige Botschafter und irgendwelche amerikanischen Politikwissenschaftler, die dann die Position der USA verteidigen und dass sie das, warum sie das dürften und warum sie das können müssen, sie müssen das alles abhören können und so. Und die haben überhaupt nicht begriffen, was der nächste Schritt, da ist doch ganz einfach. Die Europäer werden, also die Deutschen, um es genauer zu sagen, die werden eine sich IT-Fähigkeiten aneignen. Und das ist ja nicht so schwer, weil das ist ja im Grunde auch eine Idiotenwissenschaft. Also die kann, wenn du genug Leute hast, die da rumprobeln, dann kann das jeder erlernen. Die werden sich ein System aufbauen, ein auch galaktisches oder wie auch immer, das sie befähigt. Die ganzen Amerikanischen, die hören demnächst den Obama ab. Ich meine, obwohl das Obama abhören natürlich das harmloseste von allem ist, weil der hat nichts zu sagen, ob er das jetzt am Handy nicht sagt oder oder am Handy sagt, das ist ja wurscht. Aber natürlich werden die amerikanischen Firmen ausnehmen. Die werden alles, so wie die Chinesen, die machen es ja auch schon auf eigene Rechnung. Und alle werden alles tun, was technisch möglich ist. Und es wird alles technisch möglich sein. Unvermeidlich. Ja. Und deswegen, also was die Amerikaner jetzt in dieser Lage, wo sie jetzt sind, vielleicht noch hinkriegen könnten, indem sie ein bisschen klüger agieren und ein bisschen zurückziehen und sagen, wir verzichten mal auf was, wenn ihr auch darauf verzichtet, da was zu entwickeln, und wir unterwerfen uns gegenseitig einer ziemlich scharfen Kontrolle, dass das wenigstens um ein paar Jährchen noch rausstreckt. Was mehr ist ja eh nicht zu wollen. Hm. Aber nein, dumm wie, eben wie die US-Politik seit vielen Jahren agiert, macht sie halt da auch alles falsch. Schon mit dem 2+4 Abkommen.